Kapitel 09. Vollkommen gemacht. Nach Adams Sünde gab es ein Sündenproblem. Jeder, der nach Adam geboren wurde, war mit ihm verbunden und damit unter dem Einfluss des Todes. Im Alten Bund hatte Gott für die Israeliten eine Möglichkeit geschaffen, den Einfluss des Todes vorübergehend zu stoppen, solange sie ihren Teil des Bundes einhielten. Im Rahmen dieses Bundes richtete Gott das Priestertum und die Opfer ein, bei denen die Israeliten Opfer für ihre Sünden darbrachten und ein Hohepriester ein jährliches Opfer für die Sünden des Volkes darbringen sollte. Der Bund war lediglich eine Ersatzmaßnahme, so großartig er auch war, er konnte das Problem der Sünde nicht aus der Welt schaffen. Das Gesetz trägt, ja nur, einen Schatten der kommenden Güter in sich, nicht das Bild der Dinge selbstständig. Und es kann mit denselben Opfern jedes Jahr, welche man immer darbringt, diejenigen, die, als Opfernde, damit, zum Altar, kommen, nie vollenden, Hebräer 10, 1. Es musste etwas gegen das Sündenproblem getan werden, damit ungerechte Menschen gerecht werden konnten, die Antwort war Jesus. Als Jesus mit den Jüngern im Obergemach war, betete er ein übernatürliches, prophetisches Gebet in Bezug auf sich selbst, die 12 Jünger und uns. In diesem Gebet offenbarte Jesus, warum er wirklich gekommen war. Ich in ihnen und du in mir, damit sie vollendet sind in eins, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du auch mich liebst, Johannes 17, 23. Jesus kam, um dich mit ihm und dem Vater zu vereinen. Durch diese Vereinigung hat Jesus dich zu etwas Eindrucksvollem gemacht, er hat dich vollkommen gemacht. Das griechische Wort für vollkommen ist Philaio, was so viel bedeutet wie vervollkommnen, vervollständigen, vollständig ausführen, vollenden, zu Ende bringen, etwas hinzufügen, was noch fehlt, um eine Sache vollständig zu machen. Der alte Bund konnte uns nicht reparieren, er war nur ein zwischenzeitliches Pflaster, aber Gott hat uns in seiner unermesslichen Gnade vollkommen gemacht. Gerechtigkeit bedeutet einfach, dass du vollkommen gemacht wurdest, dafür ist Jesus gekommen. Als du eine neue Schöpfung wurdest, wurdest du vollkommen. Als du für Gott lebendig gemacht wurdest, wurdest du vollkommen gemacht. Dass Jesus eins mit dir wurde, hat seine Ursache darin, dass du vollkommen gemacht wurdest. Jesus hat dich vollendet. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit insgesamt. Vollendete seid ihr in ihm, der das Haupt jeder Herrscher Gewalt und Macht ist, Kol 2, 9-10. In Christus ist die Fülle der Gottheit leibhaftig und du bist in ihm vollkommen. Sieh dir an, wie gewaltig diese Wahrheit ist. Es sind der Vater, der Sohn, der Heilige Geist und du. Was bedeutet vollendet? Es fehlt nichts mehr. Gerecht. Vollkommen. Vollendet. Ist dir klar, was das bedeutet? Es gibt nichts mehr in dir, was dich an den Fluch bindet. Dein altes Ich ist verschwunden. Du bist nicht mehr mit dem ersten Adam verbunden, denn du bist mit dem verherrlichten Christus verbunden. Du bist mit dem Vollkommenen verbunden. Vergiss nie, dass der Tod, den Jesus starb, auch du gestorben bist, und das Leben, das er jetzt lebt, auch du lebst. Was Jesus wurde, bist du geworden. Das Gesetz konnte nur schwache, mit Fehlern behaftete Menschen zu hohen Priestern machen. Aber das Wort des göttlichen Eids, das später als das Gesetz kam, setzte den Sohn dazu ein. Und der ist für immer vollkommen, Hebräer 7, 28. Jesus wurde für immer vollendet und auch du wurdest für immer vollendet. Du bist gerecht geworden, es 2 Kor 5,21. Beachte dieses eine Wort, für immer. Hier geht es um deine Identität und es gibt nichts, was du tun kannst, um sie zu ändern, auch nicht dein Tun. Du wurdest gerecht, vollkommen und vollständig gemacht für immer. Denn mit diesem einen Opfer hat er alle, die sich von ihm heiligen lassen, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit, Hebräer 10, 14. Zur Gemeinde der Erstgeborenen, eingetragen in den Himmeln, zu Gott als Richter von allen, zu den Seelen der vollendeten Gerechten, Hebräer 12, 23. Warum ist das so wichtig? Weil es viele Gelegenheiten geben wird, bei denen du denken könntest, dass du nicht gut genug bist. Das ist einfach die Verdammnis Satans, der versucht, dich dazu zu bringen, dich außerhalb deiner Vereinigung mit Christus zu sehen, siehe Römer 8, 2. Nun werden einige sagen, was ist, wenn ich sündige? Ich habe eine gute Nachricht, du wurdest für immer vollkommen gemacht. Ich finde es toll, dass der Heilige Geist die Formulierung alle, die sich von ihm heiligen lassen, eingefügt hat. Das bedeutet, dass er dich auch dann noch als vollkommen ansieht, wenn du an deiner Errettung arbeitest. Selbst inmitten deines Schlamassels bist du immer noch wie der Messias. Auch wenn du sündigst, ändert das nichts daran, wer du bist. Das ist natürlich kein Grund zu sündigen, wir sollten ein heiliges Leben führen. Wenn du die Gnade Gottes verstehst und wie sehr er dich liebt, willst du nicht sündigen, es liegt sowieso nicht in deiner Natur. Das ist jedoch eine gute Nachricht, denn wenn du doch mal einen Fehler machst, bist du immer noch gerecht, vollkommen und vollständig. Beachte, dass dies für immer gilt, das bedeutet, dass nichts, was du tust, etwas daran ändern kann, wer du bist. Weil du mit Christus vereinigt bist, bist du für immer vollkommen. Wenn Gott dich sieht, sieht er dich durch das Blut von Jesus, er sieht dich als vollkommen an. Was bedeutet das nun für die Heilung? Es ist enorm. Denn selbst wenn du sündigst, bist du nicht mit der Sünde verbunden, und wenn du nicht mit der Sünde verbunden bist, kann keine Krankheit in dich eindringen, du bist gerecht, perfekt und vollständig. Es gibt eine perfekte Vereinigung zwischen dir und Jesus, so dass alles, was in ihm fließt, auch in dir fließt. Vielleicht siehst du dich an und denkst, ich sehe nicht perfekt aus und ich habe sicher kein perfektes Leben geführt, aber genau hier musst du dich als eins mit ihm sehen. Sicherlich werden wir immer wachsen, aber auch wenn ich in den Dingen Gottes wachse, ist mein Zustand der Vollkommenheit, wenn ich neu geboren werde, werde ich nicht als kleiner Babygeist geboren, der versucht, erwachsen zu werden. In dem Moment, in dem ich sage, Jesus, sei mein Herr und Retter, werde ich augenblicklich zu einem Abbild Jesu in seiner Vollkommenheit und Gerechtigkeit umgestaltet. Ich bin ein ausgewachsener Christusmensch. Jetzt muss ich in geistlichen Dingen wachsen, und das tue ich, indem ich meinen Sinn erneuere und in der Gemeinschaft mit meinem himmlischen Vater wachse. Der Bund, den du mit Gott hast, basiert nicht auf dem, was du getan hast, sondern auf dem, was Jesus getan hat. Es war ein Bund, der zwischen Gott und Jesus geschlossen wurde, aber Gott sei Dank wurden wir in ihn einbezogen. Gott hat mich in Christus vollkommen gemacht, damit ich Teil ihrer Vollkommenheit sein kann und von der Sünde und damit von allen körperlichen, geistlichen und emotionalen Krankheiten befreit bin. Weil ich vollkommen bin, steht nichts mehr zwischen mir und Gott, wenn es um meine Gemeinschaft mit ihm oder meine Heilung geht. Wenn ich als Geist vollkommen bin, sollte sich das auch auf meinen Körper auswirken, denn was in mir fließt, sollte auch durch mich fließen. Ich bin für immer gerecht, weil ich der Sünde gestorben bin. Weil ich die Gerechtigkeit Gottes bin, fließt das Leben. Ich bin der Sünde gestorben und wurde vollkommen gemacht und mit seinem überfließenden Leben erfüllt.